Nummer 41. Ich bin Matthias Matzak von der SPD. Nun, ich finde einen Sonnenaufgang im Frühling genauso schön wie die Mittagssonne im Winter oder eine sternenklare Nacht im Hochsommer. Es kommt ganz darauf an, wo und mit wem man zusammen ist.